Lição 2. Sou português. 1. Ich bin. Sou. Sein. Ser. Ein Student, ein Schüler. Estudante. Eine Studentin, Schülerin. Uma estudante. Ledig, in der maskulinen Form. Solteiro. Mein Name. O meu nome. Er ist, sie ist, es ist. É. Verheiratet, in der femininen Form. Casada. Lissabon. Lisboa. Eine Lehrerin, aber auch Professorin. Uma professora. Ich heiße. Chamo-me. Heißen. Chamar-se. Pensioniert in der maskulinen Form. Reformado. Verheiratet in der maskulinen Form. Casado. Geschieden in der maskulinen Form. Divorciado. Ein Bankangestellter. Empregado bancário. 2. Ein Lehrer, Professor. Professor.